zu Großmama durch grünen Wald dahin. Und hinter einem Baum hervortrat Wolf der Isegrin. Ich will, sprach sie zur Großmama, die ist so schwach und krank. Ich bringe Wurst und Kuchen ihr und einen guten Trank. Ei, dachte da der böse Wolf, Rotkäppchen, das ist fein. Da möchte ich als Wolf sehr gern die Großmama mal sein. Er lief schnell in das Haus, oh je, und denkt euch, was geschah. Er macht den großen Rachen auf und fraß die Großmama. Und als Rotkäppchen später kam, da lag der Wolf im Bett. Er hatte Omas Nachthemd an und lag da satt und fett. Sie sah zu spät das große Maul, die Zähne und die Ohren. Er fraß auch sie mit Haut und Haaren, Rotkäppchen war verloren. Der ganze Wald, der dröhnte bald von seiner Schnarcherei. Das hörte Förster Immergrün und kam ganz schnell herbei. Er nahm sein großes Schießgewehr und macht dem Wolf gar